Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht, wie immer. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei, wie immer für euch. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Katharina. Katharina ist 22. Hallo, Katharina. Hallo, Jürgen. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar, es geht bei mir darum, ich habe, also um das Jahr 2010, also das Thema, was vor 3 Tagen war. Ja. Ich habe im Prinzip meinen leiblichen Vater wiedergefunden, aber dafür meine Mutter verloren. Wie das? Und zwar, also ja, dadurch, dass ich meinen leiblichen Papa kennengelernt habe und dass da, also ich hatte vorher so oder so kein so gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Lass mich kurz fragen, du hast deinen leiblichen Vater nie gesehen vorher? Nee, also mit 2 Jahren, also ich war 2, mein Bruder war 3. Ja. Da haben meine Eltern sich geschieden. Ja. Und das war im Prinzip mehr oder weniger so ein, ja, also nicht, also dass im Prinzip meine Mutter den Kontakt total unterbunden hat zu meinem Vater. Ach so, sie war schuld. Genau, sie war schuld. Ah. Sie hat auch erzählt, dass ja mein Vater uns angefasst haben sollte, dass er wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß. Also sie hat ein Horrorbild gemalt, genau, von dem Vater. Genau. Jetzt hast du ihn wieder getroffen. Wie ist das gekommen? Per Internet. Bei MindVZ hat er mich angeschrieben. Ja. Hallo, hier ist dein Vater nach ganz langer Zeit. Das war doch ein komisches Gefühl. Das war ein richtig komisches Gefühl. Ich konnte auch wirklich, ich war total baff, als ich die Nachricht gelesen habe. Du hattest ja nur ein ganz schlechtes Bild von deinem Vater. Mehr oder weniger. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein schlechtes Bild von meinem Vater hatte. Ich kenne ja meine Mutter und ich weiß, wie sie da so ist. Ach so, da war Skepsis da. Das kann sein, dass sie ihn schwarz gemalt hat. Genau, und das haben also mein Bruder und ich im Prinzip eigentlich schon immer gesagt, so dass da irgendwas faul ist. Ja. Und wir haben zwar auch immer so nachgefragt und gefragt, so was denn da war, aber sie hat nie wirklich so mit der Wahrheit rausgerückt. So, jetzt hat er dich angeschrieben. Wie hast du reagiert? Ich habe nächsten Tag dann zurückgeschrieben. Mhm. Ja, und dann fing das so alles ins Rollen an. Irgendwann haben wir dann angefangen, ja, zu telefonieren und SMS schreiben und E-Mail schreiben. Ja. Wohnt ihr weit auseinander? Ja, also 250 Kilometer. Naja, es also geht ja geht, noch. Geht noch, ja. Und dann kam es irgendwann zu einem Treffen. Nee, noch nicht. Noch nicht? Aber noch nicht. Das kommt im Februar. In der zweiten Februarwoche kommt das. Wann gab es diesen Erstkontakt? Wann war das voriges Jahr? Am 24.10. Am 24.10. Da hat er mir die Nachricht geschrieben. Und was hast du gerade jetzt gesagt? Du hast deine Mutter verloren? Genau. Also mehr oder weniger zu Weihnachten, dass ich meine Eltern gefragt habe, also meinen Stiefvater und meine Mutter, ob ich über Weihnachten ja zu meinen Eltern im Prinzip kommen kann. Und da wurde so ein Terror gemacht. Also ich war im Prinzip überhaupt gar nicht erwünscht. Das hat mir mein Bruder auch immer wieder gesagt, dass ich nicht wirklich von meinen Eltern erwünscht bin, weil ich respektlos bin, weil ich im Prinzip meine eigene Meinung vertrete, die ich habe. Ist der Grund, dass du den Kontakt mit dem Vater aufgenommen hast? Nee, das kam im Prinzip ja mehr oder weniger noch dazu. Also ich muss dazu sagen, ich bin mit 17 ausgezogen, beziehungsweise mehr oder weniger rausgeschmissen worden. Und da war das Verhältnis also schon dann eigentlich schon vollkommen im Arsch sozusagen, sage ich mal. Ja, ja. Und deine Mutter hat aber jetzt mitbekommen, dass du Kontakt aufgenommen hast zu deinem Vater. Durch meinen Bruder. Also sie hat mich nie direkt selber darauf angesprochen. Sie wollte auch so keinen Kontakt mit mir, so dass ich ihr das selber erzählen konnte. Mhm. Also sie hat es durch meinen Bruder ja rausgekriegt, mehr oder weniger, oder erfahren. Was war Weihnachten dann? Wie hast du Weihnachten verbracht? Weihnachten habe ich verbracht, indem ich, also Heiligabend durfte ich dann mehr oder weniger nach lang hin und her dann noch rein. Also ich wurde mehr oder weniger zuerst vor der Tür stehen gelassen. Mhm. Meine Mutter hat dann zu mir gesagt, ich möchte mich doch, Entschuldigung für das Wort jetzt, verpissen. Hat eine eigene Mutter an Weihnachten, am Heiligen Abend zu dir gesagt? Ja, an Heiligabend. Das ist aber hart. Das fand ich auch hart. Und vor allem, ich hatte wirklich tierische Panik vor Weihnachten, weil ich, ja, im Prinzip... Aber die hat das zu dir gesagt? Die hat das zu mir gesagt. Und dennoch bist du dann irgendwann reingegangen? Genau. Also warum? Da ist man doch eigentlich so wütend, dass man sagt, ja komm. War ich auch. Also ich stand, wie gesagt, vor der Tür. Meine Mutter hatte dann aufgemacht. noch nicht mal, keine Ahnung, keine 5 Minuten hat es gedauert. Da hat sie mich wirklich nur angemeckert, angemacht, nicht Hallo gesagt, sonst irgendwas. Dann Tür vor die Nase zugehauen und dann bin ich immer gependelt zwischen Wohnzimmerfenster und Küchenfenster und habe immer noch mal wieder geklopft, weil es schlimm gewesen, einfach da zu stehen und zu wissen, okay, du musst jetzt Weihnachten wirklich alleine zu Hause verbringen. Aber wäre das nicht vielleicht besser gewesen, Weihnachten allein zu Hause zu verbringen, als ungewollt in diese dann verlogene Atmosphäre da rein zu kommen? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. War der Bruder denn auch da? Der Bruder war da, ja. Und also der war im Prinzip mehr oder weniger herzlich willkommen. Also da wurde überhaupt, das war gar keine Frage. Hat dein Bruder sich ja nicht für dich auch stark gemacht? Oder? Mehr oder weniger. Also ich muss dazu sagen, mein Bruder hat ja ADHS, also eine richtig gestörte Persönlichkeit und ist richtig ich-bezogen. Also okay, also da kannst du keine große Hilfe kannst du da erwarten. Du bist dann reingegangen, du durftest dann reinkommen. Genau, irgendwann durfte ich dann reinkommen. Wie war denn dann die Stimmung unter dem Weihnachtsbaum während des Heiligen Abends? Das war so, dass alle da saßen und haben mehr oder weniger vor dem Weihnachtsbaum, alle haben Geschenke ausgepackt, nur ich saß da und habe nichts bekommen und saß da und durfte mir alles angucken. Das ist aber hart. Ja, das hatte ich mir auch so gedacht. Und hat man denn mit dir gesprochen? Ja, schon. Ja, also ab und zu mal versucht zu sprechen. Also nicht wirklich, dass die mich jetzt alle direkt angesprochen haben, sondern mehr im Prinzip nur die 4, also meine kleine Schwester, mein Bruder, mein Stiefvater und meine Mutter unter sich. Und ich hatte schon gar keine Lust mehr, irgendwas zu sagen, weil hätte ich irgendwas gesagt, hätte ich nur meine Meinung dazu geäußert, was weiß ich, dass mein Bruder mich irgendwie angegriffen hat und das macht er wirklich ständig. Schon allein da wäre es dann vorbei gewesen. Und weil ich wirklich einfach nur nicht zu Hause Weihnachten alleine verbringen wollte. Hättest du es mal gemacht. Wie lange warst du denn dann in dieser... Domian, pass auf, das habe ich einen Tag später gemacht, ersten Weihnachtstag, da wo meine Mutter mehr oder weniger dann gesagt hat, okay, dann kann Katharina jetzt doch da auch noch kommen. Und dann war es ersten Weihnachtstag so, dass Türen kaputt gegangen sind, dass mein Bruder sich mit meinem Stiefvater gekloppt hat. Wie, dass Türen kaputt gegangen sind? Was heißt das? Ich war mehr oder weniger bei meiner kleinen Schwester oben im Zimmer, weil mein Bruder sich mit meiner Mutter unterhalten wollte und so, dass ich gleich nach oben gegangen bin, die alleine gelassen habe. Dann kam mein Bruder noch nicht mal 2 Minuten später hinterhergestiefelt, was ich denn bei meiner Schwester im Zimmer mache, warum ich da rumläster. Ja. Also da sind die Türen geschlagen worden. Genau, dann daraufhin bin ich rüber zu meinem... Also, klingt ja grauselig. Ja. Klingt ja grausig. Wie lange bist du dann Weihnachten da geblieben bei denen? 10 Minuten, nachdem dann die Polizei. Ach du lieber Gott, das wird ja mal doller. Ja, ich habe die Polizei dann gerufen, weil mein Bruder sich dann mit meinem Vater da gekloppt hat. Und dann bist du hoffentlich irgendwann gegangen, oder? Ja, ich hatte dann noch Wäsche, also zu der Zeit hatte ich überhaupt gar kein Geld und hatte meine Mutter dann noch Heiligabend gefragt, ob ich dann erst Weihnachtstag meine Wäsche mitbringen dürfte, um die dann da zu waschen. Und durfte die dann klatschnass, nachdem die Polizei dann da war, aus der Waschmaschine rausnehmen und mich dann, wurde dann auf dem Haus verwiesen. Ich hoffe, das Thema ist jetzt erstmal gegessen mit der Mutter und mit diesem Elternhaus. Ja, das ist ja ganz grauselig. Und ich sag dir, so schlimm ist es auch nicht, wenn man dann mal alleine Heiligabend ist. Da macht man sich's nett irgendwie mit Filmen und Fernsehen. Und es ist immer besser noch, als in so einem Horror zu sein, den du da gerade geschildert hast. Aber es gibt ja einen Hoffnungsschimmer. Denn der Hoffnungsschimmer heißt Papa. Richtig, genau. Und den triffst du bald. Genau. Das heißt, da kann sich einiges in deinem Leben vielleicht verändern. Ja, hat sich im Prinzip. Hat sich schon verändert und du wirst vielleicht noch mehr erfahren von deinem Vater von früher, wie es war. Genau, habe ich im Prinzip auch schon, weil wie gesagt, also wir haben vor Weihnachten, 4 Tage vor Weihnachten, jeden Tag telefoniert, mindestens immer 3 Stunden. Also das war wirklich Minimum. Und Vorgestern Abend haben wir 6,5 Stunden telefoniert. Super. Also Katharina, dann gratuliere ich zu der Neuentdeckung des Papas. Ja. Und hoffe sehr, dass ihr beiden eine gute Beziehung zueinander findet und du den ganzen Horror und die Dramen, die du da in deinem anderen Elternhaus erlebst, dann vergessen kannst. Ja. Und vielleicht dieses Jahr Weihnachten 2011 mit deinem Vater verbringen kannst. Ja. Ne? Das wäre doch schön. Das wäre wirklich schön. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen, Katharina. Dankeschön, Domian. Tschüss. Ich wollte noch sagen, deine Sendung ist echt super. Dankeschön. Ich gucke die wirklich fast jeden Abend. Eine treue Zuschauer und Zuhörer. Ja, genau. Das freut mich sehr. Alles Gute, Katharina. Ja, schönen Abend. Tschüss, dir auch. Ciao. Tschüss, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unsere E-Mail domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer mit in die E-Mail reinschreiben. Hier ist Ulrich. Ulrich ist 54. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ulrich, um was geht's bei dir? Ja, ich habe da ein Problem, das ich absolut nicht verdauen kann. Es liegt schon 4 Jahre zurück, aber ich werde mit dem Ding nicht fertig. Da verschwand meine Mutter, die hat sich verletzt, die ist im Wald beim Spazierengehen umgeknickt und sie war auf jeden Fall weg. Ich habe sie mit meinem Vater gesucht, ich war zu Besuch da. Woher weißt du, dass sie beim Spazierengehen umgeknickt ist? Ja, das hat sich am anderen Tag dann rausgestellt. Wie hat sich das rausgestellt? Ja, da kam sie wieder. Achso, da kam sie wieder. Achso, ich dachte, sie wäre verschwunden seitdem. Die wurde gebracht. Na, die andere Geschichte ist, da kam dann die Polizei, da kam die Hundestaffel vom Deutschen Roten Kreuz und die haben alle mitgesucht. Ja. Und in der Nacht haben sie mitgesucht, doch am anderen Morgen kam dann die Kripo. Ja. Und die hat meinem Vater und mir vorgeworfen, unser Verhalten wäre nicht normal und wir sollen zugeben, dass wir unsere Mutter umgebracht hätten und beiseite geschafft. Wie bitte? Ja. Moment mal. Also, eins nach dem anderen. Deine Mutter geht alleine spazieren. War deine Mutter in voller geistiger Klarheit und Verfassung? Ja gut, sie war damals 86 Jahre alt. Und sie hat immer wieder mal Bären gesammelt. Meine Eltern wohnten damals in einem abgelegenen Hof am Waldrand. Okay, aber es war eine rüstige alte Dame. Ja. So, diese Frau, deine Mutter geht alleine in den Wald und kommt nicht zurück. Ja. Dann setzt die Polizei alles Mögliche ein, Hundestaffeln und weiß ich was. Und dann kommen die schon direkt zu euch und sagen, ihr habt die Mutter umgebracht? Ja. Und das war also sehr massiv. Nochmal von der Zeitfolge. Die Mutter ist am Nachmittag wahrscheinlich in den Wald gegangen. Ja, es war schon später Nachmittag. So, dann habt ihr sie abends vermisst. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Wann habt ihr die Polizei benachrichtigt? Ja, wir haben dann selber noch gesucht, so 1,5 bis 2 Stunden. Und dann haben wir die Polizei so wann war das, vielleicht zwischen 9 Uhr. Okay, am Abend. Wann hat die Polizei diesen fulminanten Vorwurf formuliert? Das war dann am Morgen, so morgens 5 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Da haben die uns dann vorgeworfen, wir sollen das zugeben, unser Verhalten wäre nicht normal und sie sind sich sicher, dass wir unsere Mutter umgebracht haben, beiseite geschafft. Und das ging dann wirklich massiv, also die wollten das direkt einreden einem. Die Mutter ist dann aber gefunden worden. Eine Frau hat hat unsere Mutter dann gebracht. Um wie viel Uhr? Das war dann so um 8 Uhr. Am anderen Morgen? Ja. Was war denn mit der Mutter passiert? Ja, die hat sich einen Knöchel verstaucht und ist auf den Rücken gefallen. Ja. Hat sich aber dann, dann war es halt dunkel und dann hat sie sich nicht mehr orientieren können. Und erst als dann hell wurde, hat sie sich... Da war sie beim Nachbarort, irgendwie ist sie da nachts da rum und hat sich halt total desorientiert und auf jeden Fall hat dann eine Frau unsere Mutter gebracht. Also die Hundestaffel hat deine Mutter nicht gefunden? Nein, sondern alle in die verkehrte Richtung. Sondern irgendeine Frau. So, jetzt kam dann an dem Vormittag die Mutter wieder nach Hause mit verstauchten Knöchel. Ja, und wir haben sie dann ins Krankenhaus gebracht. Ja. Und das war ja dann soweit okay, aber was die Polizei in dem Zeitraum mit uns gemacht hat, das war nicht okay. Du meinst in dem Zeitraum, bis die Mutter dann kam? Ja, Ja. Ich bin fassungslos darüber. Wie kann man denn innerhalb von ein paar Stunden so eine Anschuldigung formulieren? Aufgrund welcher Vermutungen oder gar na, Beweise hatten Sie ja nicht, aber aufgrund welcher Vermutungen haben Sie diese Anschuldigung denn ausgesprochen? Ja, unser Verhalten hat denen nicht gefallen. Ja, was heißt denn Verhalten? Ja, ich habe sie auch gefragt, was der darunter versteht. Er hat mir keine Antwort gegeben. Und das ging ja so weit, dass dann ich musste dann die durchführen. Eine Polizistin hat ihre Waffe, den Knopf vom Halfter aufgemacht, hat ihre Waffe hochgezogen, 3-4 Zentimeter, und hat gesagt, ich soll vorgehen und keine Sprüche klopfen, sonst wäre was los. Und dann musste ich sie rumführen, Schränke aufmachen, Kühltruhe aufmachen. Und dieser Vorgang hat sich dann, als ich mit denen fertig war, da musste ich noch in der Feuerstelle rumschauen mit dem Spaten. Und dann war ich fertig mit der einen Gruppe, dann kam die nächste Gruppe und es ging von vorne los. Und das Ganze dreimal. Und ich wollte dann telefonieren. Dann hat auch einer gesagt, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann verliert er die Geduld. Und hat auch den gleichen Vorgang mit der Waffe gemacht. Waren das Kriminalpolizisten? Es waren zwei Kriminalpolizisten. Die anderen waren uniformiert und manche hatten so Springerstiefel an, die von der Hundestaffel solche Uniformen hatten, aber keine Hunde dabei. Mhm. Weißt du, ob vielleicht von der Nachbarschaft oder von irgendjemand anderem dieser Vorwurf an die Polizei herangetragen wurde, dass die überhaupt auf die Idee gekommen sind? Man kommt doch nicht gleich nach ein paar Stunden auf die Idee, wenn ein Mensch verschwindet, dass der Angehörige der Mörder ist. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Es sei denn, es weisen ganz klare Indizien darauf hin. Ja, komisch, nein. Also ich wüsste nicht, dass jemand irgendwas in der Richtung behauptet hätte. Ganz im Gegenteil, da sind dann noch Leute von der Nachbarschaft gekommen und haben suchen helfen wollen. Und so, nun war die Mutter dann wieder da. Ja. Wie hat die Polizei denn dann reagiert, als die Mutter da war? Die sind sofort weg. Haben die sich entschuldigt? Nein, überhaupt nicht. Einer hat mir meinen Ausweis noch in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, und was haben Sie jetzt vor? Dann sage ich, ich habe gar nichts vor, ich bin froh, dass ich jetzt meine Mutter wieder habe. Und dann sind sie alle weg, die waren ganz schnell weg. Und das andere Problem war halt, ich bin nicht mehr runtergekommen mit meinem Vater. Wir haben Bluthochdruck und wir konnten nicht mehr schlafen. Hm. Weil ihr so schockiert wart wegen der ganzen... Ja, wir waren aufgedreht, also normalerweise hätten wir zum Arzt sollen, aber wir haben gar nicht mehr dran gedacht. Und dann in der zweiten Nacht war dasselbe. Ich konnte nicht schlafen, mein Vater auch nicht. Ich habe noch mit ihm telefoniert um 22 Uhr. Und er sagt dann noch, ja, ist soweit alles in Ordnung. Und er hat sich halt noch aufgeregt über das alles. Er sagt, sowas wäre ihm noch nie passiert. Und ich bin dann auch ins Bett und wach dann auf, morgens so um 1:30. Und dann ist mir eine Ader im linken Arm platzt. Es hat höllisch brannt und ich dachte noch, oh wei, also ich bin dann morgens losgefahren. Nee, das war, ja. Also wir reden jetzt von wiederum einem anderen Morgen, Morgen später, nachdem die Mutter gefunden wurde. Ja, genau, da bin ich gleich runter zu meinem Vater, dann war alles verschlossen. Das Auto stand da und ich habe dann schon ein ungutes Gefühl gehabt. Ich habe dann die Türen aufgebrochen und dann lag er tot vor seinem Bett. Was war passiert? Er hat sich so aufgeregt, wie ich auch. Bloß habe ich noch Glück gehabt im Unglück. Mir ist nur eine Ader im linken Arm platzt, bei ihm eine im Herz. Mein Gott. Die Mutter ist dann wieder unversehrt irgendwann ganz nach Hause gekommen, nachdem das ausgeheilt war mit dem Knöchel? Die kam dann ja so 1,5 Wochen später vom Krankenhaus raus. Hatte sie das denn seelisch und geistig gut überstanden oder hatte sie auch Nacherscheinungen, Folgeerscheinungen? Ja, ich glaube, sie hat es auch nicht so verbaut. Lebt deine Mutter noch? Ja, die lebt noch. Die ganze Sache ist liegt vier Jahre zurück. Ja. Die geht dir heute noch extrem nach? Sehr extrem. Was jeder von uns, glaube ich, verstehen kann. Und es ist ja nicht damit abzutun, dass da irgendwelche Polizisten sich offensichtlich äußerst idiotisch verhalten haben, sondern dein Vater ist ja sogar als Folge davon, kann man ja so sagen, gestorben. Ja, so sehe ich das auch, ja. Hast du irgendwann nochmal was unternommen? Ich weiß gar nicht, ob man da Anzeige erstatten kann. Ja, ich war dann ziemlich fertig. Ich habe Tabletten nehmen müssen und dann habe ich die Sache irgendwie verdrängt. Dann vor einigen Monaten habe ich aufgehört, die Tabletten zu nehmen, weil ich habe mich wohl sehr verändert. Mich haben auch Bekannte und... Das heißt aber im Klartext, dass du keine Anzeige gegen die Polizei erstattet hast, gegen deren Vorgehensweise. Ja, das war wohl ein Fehler. Ja, ich weiß nicht, ob man das kann, aber ich glaube, das kann man sicherlich. Man kann auf jeden Fall, hättet ihr sofort eure örtliche Presse einschalten müssen und diesen Vorgang öffentlich machen sollen. Ja, ich weiß. Ja. Hinterher ist man immer schlauer, ich weiß. Du warst so geschockt und wusstest wahrscheinlich gar nicht, was du da in dem Moment machen solltest. Ja, richtig. Jetzt hast du die Tabletten, die du all die Jahre genommen hast. Was waren das für Tabletten? Waren das Psychopharmaka? Ja, klar. Und Schlaftabletten. Mhm. Die hast du jetzt abgesetzt? Ja, weil das nichts gebracht hat. Es haben mich Freunde und Bekannte angesprochen. Ich hätte mich dermaßen verändert und stimmt aber auch. Ich habe selber sogar an mir Dinge feststellen können. Ich habe da selber mit mir Probleme bekommen. Also ich finde, eine große Hilfe waren die Dinger sowieso keine für mich. Wer hat dir denn diese Tabletten überhaupt verordnet? Ja, ich war bei einem Arzt, also bei einem Neurologen. Ich finde, das ist kein Fall für einen Neurologen, sondern für einen Psychiater oder Psychologen. Ja, die haben mich dann, das Problem ist, einen Platz zu bekommen dort für eine Therapie, das dauert sehr lang. Hast du denn das schon beantragt? Ich habe mich mit einigen unterhalten, aber ein sehr großes Problem, einen richtigen zu finden. Also man kann sich dann melden für so eine Kennenlernbesprechung. Und manche waren da recht komisch, die haben gemeint, in meinem Alter wäre das noch sonderbar, wenn man sich noch nicht abgenabelt hätte und so. Also die waren auch keine große Hilfe in so einem Vorgespräch, nicht mal. Da bin ich dann auch nicht mehr hin. Ja, kann ich verstehen, dass man da natürlich lange suchen muss, bis man jemanden gefunden hat. Aber ich glaube, wir beide sind uns einig, nach so einem eklatanten Vorfall und aufgrund der Tatsache, dass du nach 4 Jahren noch so drunter leidest, dass etwas passieren muss, dass du etwas unternehmen musst. Ja. Ich möchte dich jetzt gerne von meiner Psychologin beraten lassen. Magdalena, ist das heute? Ja. Die hat das Gespräch mitgehört. Sie wird dir, wir versuchen so ein bisschen dir so ein Wegweiser zu sein, wie und wo du dich weiterhin jetzt, wie du dich verhalten sollst und wo du dich vielleicht hinwenden könntest. Ja, das wäre bestimmt eine Hilfe. Ja, denn das sind ja schon alles Warnsignale, wenn man so nach so vielen Jahren so etwas so sehr mit sich herumträgt, was ja auch verständlich ist. Ja, ich bin zu nichts mehr fähig, also ich kann keine Entscheidungen treffen. Und es kommt immer wieder so auf. Ich träume auch viel Verstehen. Von dieser Sache. Das glaube ich, ja. Ja. Ulrich, du legst bitte auf und wirst von Magdalena, meiner Psychologin, jetzt gleich angerufen. Ich hoffe sehr, dass wir dir etwas helfen können und wünsche dir von Herzen gute Besserung, auf dass du diese Sache dann doch bald verarbeiten wirst können. Ja, ich bedanke mich. Sehr gerne. Also du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, ich möchte euch schon mal jetzt hinweisen auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Mord in der Familie. Und ich möchte gerne nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Leuten sprechen, bei denen es in der Familie einen Mord oder eine gewaltsame Tötung gegeben hat. Und ich möchte auch gerne mit einem Täter sprechen. Wenn ihr euch dazu schon anmelden wollt, dann macht das bitte per Mail unter domian@wdr.de. Unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, Mord in der Familie. Gab es schon mal in eurer Familie einen Mord? Wenn ihr darüber sprechen wollt, dann meldet euch sehr gerne bei mir oder ich würde auch mit einem Täter sprechen, der darüber erzählt, was geschehen ist und was er getan hat. Mord in der Familie, unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch. Auf Donnerstag. Jetzt weiter mit der freien Themennacht. Ihr könnt euch hier melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Mechthild und Mechthild ist 78. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich würde mich freuen, Mechthild, wenn du den Ton von deinem Fernseher oder von dem Radio ganz abschalten würdest. Jawohl. leicht passiert. Sehr gut. Mechtel, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin, so schnell. Ja, und um was geht es bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich im Jahr 2010 darauf das letzte Thema mein rechtes Bein verloren habe. Oh. Und komme damit überhaupt nicht zurecht. Wie ist das passiert? Ist das eine Folgeerscheinung? Ich habe arterielle Verschlusskrankheiten. Das bahnte sich schon über Jahre an. Und jetzt war es einfach so, dass bei der letzten OP ich mir einen Krankenhauskeim gefangen habe. Großes Thema, großes Problem. Ja, der innerhalb dieses kranken Beines die Wunde nicht zum Schließen brachte und stattdessen Abszesse und dergleichen da innen veranstaltet hat. Was ja wahrscheinlich auch sehr, sehr schmerzhaft war. Ja, und ich musste nochmal operiert werden. Es waren wahnsinnige Schmerzen. Und ich bin froh, dass ich die los bin. Wie weit aber ist das? Aber ich habe ein ganzes Stück meines Beines wieder verloren. Es ist jetzt noch über eine Handbreit über dem Knie. So viel habe ich noch. Ah ja. Von diesem rechten Bein. Ich bin total auf Hilfe angewiesen. Ist denn der Krankenhauskeim somit jetzt aus dem Körper raus? Ja, der ist raus. Der ist raus. Den Eindruck habe ich schon. Aber ich bin jetzt total auf Hilfe angewiesen und ich kann mich nicht damit abfinden. Ich hatte ein gutes, aktives Leben hinter mir und muss nun, bin total angewiesen auf Menschen, die mir helfen und fall von einem Tag in den anderen oft in ein tiefes Loch. Ja. Und kann mir gar nicht helfen. Also du lebst alleine? Nein, mein Mann ist da. Kümmert sich sehr um Haus und Garten und um mich. Was ja schon mal ein Glück ist. Aber es ist so ein bodenständiger, aktiver Mann, der wenig Sinn hat für Psyche und so weiter. Aber er kann dir doch so was so die Alltäglichkeiten anbelangt. Das kann er helfen. Er kann einkaufen gehen, er kann putzen gehen. Das geht also. Das heißt, da müssen keine fremden Leute zu dir in die Wohnung. Nein, noch nicht. Das heißt, nur die Psychotherapeuten. Ach, es gibt einen Psychotherapeuten. Die Physiotherapeuten kommen für Lymphdrainagen und so und Krankengymnastik. Wirst du denn irgendwann eine Prothese bekommen? Ja, die steht auch in der Ecke. Ja. Aber ich habe die letzte Zeit dann vor lauter ewig sitzen müssen, zugenommen und die Prothese ist zu klein geworden. Die muss jetzt neu angepasst werden. Aber die Wunde, die ist richtig gut verheilt. Die sind jetzt zu, die Wunden, ja. Und hast du sowas, was man so oft hört im Fernsehen oder man liest es auch, so Phantomschmerzen? Wahnsinnig, ja. Sehr schlimm. Also da tut was weh, aber das ist gar nicht mehr da. Ja. Es tut oft unterm Fuß weh und es krampft im Fuß und dann kann ich nur den Stumpf nehmen und mit ihm sprechen. Ja. Hör zu, du bist doch gar nicht mehr da. Ja. Aber das hilft dir dann auch nicht. Ja. Wie bewegst du dich denn so in der Wohnung von im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Ja. Kannst du allein zur Toilette? Nein, da muss mein Mann mir helfen. Ist das unangenehm für dich? Ja, natürlich. Ja. Und wahrscheinlich ins Bett geht auch nicht alleine und raus. Geht auch nicht alleine. Das heißt, notfalls schaffe ich das alleine, wie zum Beispiel heute Abend, der hat sich früher schlafen gelegt. Soll er auch, der ist auch 80 inzwischen. Und dann hangel ich mich schon allein ins Bett. Das klappt dann. Das klappt schon. Ja. Seit wann bist du aus dem Krankenhaus wieder raus? Seit März. Ach, seit März. Da ist ja dann schon fast ein Jahr dann bald vergangen seitdem. Du hast gerade gesagt, der Mann ist so ein bisschen so bodenständig. Und das heißt, so um deine seelische Belange, die nimmt er nicht so wahr. Überhaupt nicht, nein. Und wenn du mal was sagst, wie reagiert er dann? Damit weiß er nichts Rechtes anzufangen. Also hilflos. Er kann alles, Er kann das Haus beobachten und wenn irgendwo Reparaturen sind, und das ist alles in Ordnung und kümmert sich auch um meine Pflege. Und wenn ich sage, ich muss gewaschen werden, das macht er dann macht er das auch. Aber er kann nicht mal ein herzliches Wort mit dir reden. Nein. Das geht nicht. Ist nicht möglich. Das ging früher dann aber wahrscheinlich auch nicht zwischen euch, ne? So ein bisschen anlehnen mal, nein. Das war früher dann genauso. Früher war das so, dass wir uns fast die Klinge in die Hand gegeben haben. Ach so. Er kam vom Dienst, ich ging in den Dienst und ja, es ging hin und her. Wir haben 3 prachtvolle Kinder großgezogen. Wie alt sind die Kinder heute? Die sind um die 40. Ja. Und leben die in deiner Umgebung? Nicht weit jedenfalls. Ja. Kommen die denn zu Besuch? Ja, ja. Also die stehen dir auch schon zur Seite? Ja. Hm. Und du hast gerade gesagt, Garten, ihr habt auch ein eigenes Haus. Ja. Ja. Weißt du, Mechthild, ich kann das natürlich verstehen. Das ist wahrscheinlich ganz fürchterlich, wenn man selbstbestimmt gelebt hat, immer. Ja. Und dann im Alter, du bist 78 Jahre alt, wenn man dann so einen Schicksalsschlag bekommt. Ja. Ich habe aber gerade so ein bisschen, deswegen habe ich auch gefragt, so mal so geguckt, was so an guten Sachen da ist. Ja. An guten Sachen sind deine Kinder. Ja. An guten Sachen ist, dass du eine fitte und präsente Frau bist. Im Kopf bist du absolut fit. Du könntest auch jetzt 35 sein, wie du redest. Das ist wahr. Ja. So, dann hast du mir erzählt, dass da was im Gange ist mit dieser Prothese. Ja. Das ist zwar auch alles beschwerlich, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das schon, finde ich. Nur werde ich auch mit jedem Jahr älter. Ja, schon. Bis die Prothese mal passt, dann bin ich auch 80. Ja, aber dann passte das auch. Das heißt, es gibt ja viele, viele Menschen, kennst du sicher auch, hast in deinem Leben kennengelernt, die Prothesen tragen, auch alte Leute. Ja. Die damit natürlich nicht so gut wie früher mit dem gesunden Bein zurechtkommen, aber die kommen einigermaßen damit zurecht und können sich helfen. Ja. Das finde ich auch hoffnungsvoll. Und hoffnungsvoll finde ich, dass du nicht ganz alleine bist. Ich hatte gerade am Anfang so Sorge, dass du ganz alleine in der Wohnung bist und auf fremde Menschen angewiesen bist. Nein. Vielleicht hilft dir das, wenn du versuchst, das ein bisschen mehr so von der hoffnungsvollen Seite zu sehen. Ja. Ich will es nicht kleinreden. Ich habe großen Respekt vor deinen Sorgen und vor deiner Not auch. Mhm. Aber es hilft ja nichts, immer so nur das Negative zu sehen, sondern man muss ja auch ein bisschen nach. Aber dahin zu kommen, ist alleine so schwer. Kannst du denn mit deinen Kindern mal so ganz offen und das doch, von der Leber weg? Meine Tochter schon. Ja. Die Tochter ist die Jüngste. Ja. Und die kannst du auch schon mal anrufen? Ja. Ja. Ja, guck mal, wenn dir das Herz schwer ist, ist das doch auch schon ein großes Glück, dass die Tochter da ist. Mhm. Manch einer hat niemanden mehr im Alter und muss alles mit sich alleine ausmachen. Ja. Und du wirkst ja so tapfer auch. Das musst du doch hinkriegen, Mensch. Ja, Und die Wunden sind gut verheilt, finde ich auch. Ist auch eine gute Nachricht. Ja, in den Beinen sind keine Schmerzen mehr. Mhm. Ich hatte zusätzlich noch eine Rückenoperation, weil ich da einen Bruch hatte aufgrund von Osteoporose. Ja. Das macht zurzeit am meisten Schwierigkeiten. Aber ich lerne damit umzugehen. Das ist gar nicht so schlimm. Ja. Das Schlimmste sind diese Depri-Phasen, sage ich immer. Mhm. Ich glaube auch, das Schwierigste ist wahrscheinlich, dass du keinen guten, regelmäßigen Gesprächspartner in deinem Mann auch findest. So ist es. Ne, wenn du mit dem immer offen reden könntest und dein Herz ausschütten könntest, wäre es wahrscheinlich auch anders. Ja, und das kann er gar nicht. Mhm. Hast du denn so einen Freundeskreis von früher, die dich besuchen kommen, Freundinnen? Das hat sich noch nicht wieder angeleiert. Ich habe alle Kontakte abgebrochen, als ich im Rollstuhl gelandet war. Warum? Da habe ich nichts mehr zustande gebracht. Ich hatte viele Kontakte und die habe ich alle vernachlässigt dann das ganze Jahr. Vielleicht könnte man ja den einen oder anderen, vielleicht den nettesten Kontakt, wieder mal vorsichtig aufleben lassen. Ja. Dann kriegst du wieder Besuch, da ist man abgelenkt und dann geht es einem auch wieder ein bisschen besser. Meinst du, das klappt? Ich bin sicher, ich bin ganz sicher. Ich glaube es wirklich, ich rede dir jetzt nicht nur gut zu, ich bin davon überzeugt. Mhm. Vielleicht wäre es auch ganz gut, ich weiß nicht, hast du einen guten Arzt deines Vertrauens? Ja, die Hausärztin. Vielleicht mit der auch mal ein Wort sprechen, dass es vielleicht für eine gewisse Zeit, es gibt ja durchaus gute Medikamente, um ein bisschen in bessere Stimmung zu kommen. Ja. Da ist ja gar nichts gegen einzuwenden, vor allem wenn man in so einer schweren Phase ist. Dass sie das vielleicht auch ein bisschen unterstützen würde mit einem Medikament noch. Ja. Also, da sind viele, viele gute Punkte, finde ich. Meinst du, da sind noch gute Punkte? Ja, das meine ich aber ganz wirklich. Ganz wirklich. Ja. Und würde dir gerne richtig Mut machen wollen, jetzt das so zu sehen und auch so ein paar Sachen anzugehen. Zum Beispiel mit den Freundinnen wieder das mal anzufangen. Das wissen wir ja alle, wenn man eine nette Freundschaft hat, dass einem da schon viel geholfen ist. Ja. Ja. Meine Liebe, Mechthild, also, ich wünsche dir ganz... Ich gucke so oft abends zu. Ich bewundere deine Sendung. Dankeschön, dankeschön. Aber ich glaube, das kriegst du hin. Meinst du so? Ja, ich glaube das wirklich. Ich glaube das. Und ich laufe sofort immer über. Ja, ich glaube, du brauchst nur so einen gewissen Anstoß im Moment und dann geht das wieder. Du hast einen schweren Schicksalsschlag jetzt hinter dir und ist ja verständlich, wie gesagt, aber es geht auch nach vorne und es geht weiter und es wird auch wieder besser. Und immer habe ich Angst um das andere Bein. Ja. Dass da nicht auch noch was mit passiert. Aber lass dich mal nicht von der Angst jetzt so auffressen. Wenn man immer Angst hat, kann man nicht gut leben. Nee, nicht. Nein, das ist nicht gut. Nein. Das ist jetzt gut. So, meine liebe Mechthild, dann sage ich jetzt mal schöne Grüße dahin, wo du wohnst und wünsche dir von Herzen alles Gute und danke viel Kraft, dass du das hier schaffst in diesem Jahr, dass 2011 ein gutes Jahr wird. Aber es war gut, mit dir zu reden. Das freut mich sehr, das freut mich. Ich danke dir. Alles Liebe, Mechthild. Alles Liebe auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.37 Uhr jetzt gleich auf die Sekunde. Und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Und die Domian-Postecke fängt mit einer traurigen Post an. Wir haben Post bekommen aus Hamburg von Christine und die schreibt, hallo Domian, im November hast du noch einmal mit Dennis, 20 Jahre alt, gesprochen, der schwer an Mukoviszidose erkrankt war. Er ist der Dennis, dem du ermöglicht hast, bei TV total dabei sein zu können. Letzte Woche ist Dennis in Hamburg in einem Hospiz gestorben. Das möchte ich dir mitteilen. Und mich nochmal im Namen von Dennis bedanken, dass du es ermöglicht hast, ihm seinen Lebenstraum zu erfüllen und Stefan Raab kennenzulernen. Viele Grüße an euch und macht weiter so mit der Sendung. Das tut mir sehr leid. Und das tut uns allen hier sehr leid und ich weiß, ich kann mich sehr gut erinnern, im November hatte er noch einmal angerufen, vielleicht die Stammzuhörer dieser Sendung erinnern sich auch daran, da war er so schwach, da hat er aus dem Krankenhaus angerufen, dass er kaum sprechen konnte mehr und ich musste dann das Gespräch hier abbrechen und jetzt ist er gestorben. Dann schreibt Marion, 50 Jahre alt, schreibt, hallo Domian, am Dienstag habe ich den Mann bei dir gehört, der nach einer langen Haftstrafe nun auf unbestimmte Zeit in Sicherheitsverwahrung sitzt. Ich bin bei diesem Thema hin und her gerissen. Einerseits muss sich unsere Gesellschaft vor untherapierbaren Gewaltverbrechern schützen. Andererseits sollte man Menschen auch wieder eine Chance geben. Was mich jedoch sehr geärgert hat, ist, dass er sich über das Essen beschwerte. Ich habe einmal wegen eines Irrtums 2 Wochen in Bolivien in Untersuchungshaft gesessen. Dagegen ist das Essen in deutscher Sicherheitsverwahrung wie ein Sternemenü. Petra aus Steinfurt schreibt, hallo Domian, ich möchte dich sehr gerne etwas fragen. Da du selbst ja ein Mann des Schreibens bist, würde mich sehr interessieren, welches Buch und welcher Schriftsteller dich am meisten geprägt und begeistert und beeinflusst hat. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich bin in Sachen Literatur ein absoluter Spätzünder. Ich habe mein erstes Buch erst mit 18 Jahren gelesen. Und dieses Buch war damals Der Steppenwolf von Hermann Hesse. Ich würde jetzt heute nicht Hermann Hesse zu meinem Lieblingsdichter oder Autor zählen, aber ich sage so für mich, dass dieses Buch insofern wegweisend und prägend war, weil es mein erstes war und ich danach eine wahnsinnige Lust bekommen habe zu lesen und habe dann alles gelesen, was mir unter die Finger kam. Also ich würde sagen Hermann Hesse und der Steppenwolf. Sven aus Mayen schreibt, hi Domian, toll, dass du wieder da bist, wollte dir kurz erzählen, dass ich über Weihnachten in Argentinien war. Das ist eine weite Reise. Und stell dir vor, dort gibt es eine Gruppe von deutsch lernenden Schülern, die sich deine Sendung immer runterladen und dann gemeinsam in der Klasse hören. Ich habe zufällig einen davon kennengelernt und bin beinahe vom Stuhl gefallen, als er mir das erzählte. Also grüße doch mal bitte die Argentinier. Das tue ich jetzt sehr gerne hier mit. Das ist sehr, sehr kurios, sich jetzt vorzustellen, dass Leute in Argentinien uns hier hören und sehen. Ja, schönen Gruß nach Argentinien und viel Spaß beim Deutschlernen. Und noch eine Mail. Kai Michael. Kai Michael schreibt: Hi Domian, Thema das Dschungelcamp. Guckst du diese Sendung? Ja. Ich gucke diese Sendung und habe sie vorhin auch gesehen, nicht ganz, aber fast zu Ende gesehen. Und wenn ja, fragt Kai Michael weiter, was sagst du zu den aktuellen Insassen? Ja, was soll man da sagen? Also ich war erstmal sehr erstaunt darüber, dass Mathieu Carrière da mitmacht und auch, dass Thomas Rupprath, der Schwimmer, das macht. Und muss doch schon heute von der ersten Sendung sagen, dass mir zwei Leute sehr auf den Senkel gehen. Und zwar Frank, der Wedding-Planer oder Planner. Und Herr Langhans auch, Rainer Langhans ebenso. So, Ende der Postecke. Jetzt machen wir weiter mit der Sendung und der freien Themennacht. Und ich begrüße sehr herzlich Marcel. Und Marcel ist 26. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Marcel. Hi. Um was geht's? Es geht um meine Krankheit, beziehungsweise ich weiß noch nicht mal, was ich habe. Ich bin seit letzten Jahres Mai bin ich erkrankt, ja. Beziehungsweise es fing an mit Schmerzen im Großzeh. Es hat sich so angefühlt, als ob jemand mit einem Messer da reinstechen würde und immer weiter drehen würde. Im Zeh? Im Zeh, genau. Und daraufhin bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und die haben mich auf der Bandscheibe hin behandelt. Ja. Und nachdem ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, fing an, mein Knie anzuschwellen. Mhm. Also Fußball groß. Und ja, das hat sich dann im ganzen Körper hin ausgebreitet. Wie, die Schwellung? Die Schwellung oder der Schmerz? Der Schmerz. Der Schmerz hat sich in den ganzen Körper ausgebreitet? In den ganzen Körper ausgebreitet, ja. Und dann hat mein Orthopäde festgestellt, dass ich erhöhte Rheumawerte im Blut habe. Mhm. Mhm. Daraufhin bin ich dann zum Rheumatologen gegangen. Ja. Und der hat mich dann weiter behandelt und hat dann hinterher, als der Blutergebnisse wieder in Ordnung waren, hat er gesagt, es wäre kein Rheuma. Ist die Schwellung denn dann wieder zurückgegangen? Die Schwellung ist mit Medikamenten wieder zurückgegangen, aber die Schmerzen waren trotzdem vorhanden im ganzen Körper. Was sind das und, was waren das? Beschreib mal die Schmerzen. Ziehende, stechende, ja, in den Muskeln? Ja, als ob jemand mit dem Messer irgendwo reinstechen würde und immer weiter drin rumdrehen würde. Und das hast du am ganzen Körper so empfunden? Das habe ich am ganzen Körper empfunden, ja. Auch im Kopf? Nee, im Kopf nicht. Kopf nicht. Hm. Das wie gesagt, im Fuß fing das an, dann ging das weiter ins Knie. Ja. Und dann hat sich das im Rücken hin ausgebreitet und dann hinterher ging es weiter in die Schulter hinein. Und ja, dann bin ich auf Empfehlung von meinem Rheumatologen hin erst nach Medikurs auf Schalke gekommen. Ja. Zur Reha. Ja. Und die haben mich dann behandelt mit Massagen und alles. Mhm. Und dadurch hat die Schulter sich versteift komplett. Mhm. Dann haben die Muskeln sich verkürzt. Und dann die Schulter habe ich dann gar nicht mehr runterbekommen und die Schmerzen haben sich immer weiter ausgebreitet. Hinterher ging es dann so weit, dass die Finger steif geworden sind, dass ich meine Finger nicht mehr auseinanderbekommen habe, war auch über eine Woche lang am linken Bein gelähmt. Mein Kopf hat zwar gesagt, bewege dein Bein, aber ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen. Wie lange warst du denn in dieser Reha? In der Reha war ich 6 Wochen lang. 6 Wochen? Ja, wie lange liegt das, um das ein bisschen einzuordnen, wie lange liegt die Reha jetzt zurück? Die Reha liegt jetzt zurück 5 Monate circa. Ja. Machen wir mal einen Sprung nach heute hin. Wie geht's dir denn gerade jetzt, heute, aktuell? Aktuell geht's mir bescheiden, also nicht gut. Also ich bin jetzt auf Schmerzmedikamenten, hab gerade ein bisschen was getrunken gehabt bei den Kollegen und immer noch Schmerzen. Immer noch Schmerzen immer im ganzen Schmerzen. Körper? Im ganzen Körper, ja. Kannst du dich denn jetzt zumindest wieder bewegen einigermaßen? Es geht. Solange ich in Bewegung bin, geht es einigermaßen. Aber sobald ich zur Ruhe komme, ist es fast unerträglich. Und hat man denn nochmal dich so richtig von Kopf bis Fuß auf den Kopf gestellt? Ja, in der Rheumaklinik in Herne. Und man hat nichts gefunden? Nichts gefunden. Gar nichts? Gar nichts. Man hat alle möglichen Krankheiten abgeklopft, die eventuell solche Anzeichen haben? Rheumatische Krankheiten, ja. Es könnte ja auch eine ganz andere Krankheit vielleicht sein. Ich war beim Orthopäden, habe die Triggerpunkte machen lassen. Der hat mich dann wieder weggeschickt, hat gesagt, Triggerpunkte sind es nicht. Mein Orthopäde saß vor mir, dachte, ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Zurzeit bin ich nur noch auf Schmerzmedikamenten und... Das heißt, du wirst nur schmerztherapeutisch behandelt im Moment? Genau, ich sollte auch eine psychosomatische Therapie machen, die wurde abgelehnt, weil ich ja schon in Reha gewesen bin. Du warst vorher, bevor das angefangen hat, ein kerngesunder Kerl? Ja, ich habe Sport gemacht, ich hab Kraftsport gemacht, ich habe Ausdauertraining gemacht, ich habe Taekwondo, Kung Fu, Judo gemacht, alles. Ich hatte ein gestandenes Leben, ich hatte eine Führungsposition im Job und alles. Und von heute auf morgen war alles vorbei. Was hast du denn beruflich gemacht? Ich war Servicetechniker für Unity Media. Ah ja. Und kannst im Moment natürlich nichts machen? Gar nichts mehr, nein. Meinen Job habe ich dadurch verloren, durch die Krankheit. Ja. Bist immer zu Hause? Ja. Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Leben deine Eltern? Ja, Entschuldigung. Nein, ist schon in Ordnung. Das ist ja auch verständlich, dass dich das völlig aus der Bahn wirft, seelisch. Ja. Kümmern sich deine Eltern um dich? Ja, meine Eltern und meine Freunde sind immer für mich da. Aber... Die Freunde? Ja, Freunde auch. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt alles so nach dem Motto, ja, mir kann eh keiner weiterhelfen. Mhm. Lass mich nur mal kurz fragen, ich hab's gerade gar nicht richtig kapiert. Gibt's nur eine Freundin oder keine? Ich habe eine Freundin, ja. Du hast eine Freundin, achso. Ich habe eine Freundin. Ja, und die ist auch für dich da? Die ist auch für mich da, genau. Mhm. Genauso wie meine Eltern und alles, die versuchen alles zu tun und zu machen für mich, aber es hilft nicht, weil ich kann keiner damit helfen. Mhm. Also das heißt, im Moment sind die Ärzte, bei denen du warst, die sind ratlos. Die haben Blutuntersuchungen, Kernspintomographien gemacht, die haben alles gemacht, was man machen kann. Genau. Und die finden nichts. Genau, die finden nichts. Bei Zintigraphen keine Schwellungen im Körper, also beziehungsweise entzündliche Sachen im Körper gar nichts. Mhm. Aber die Schmerzen sind da. Ich habe jetzt, wurde durch diese falsche Behandlung beim Medikus, wurde jetzt noch eine Frozen Shoulder festgestellt. Diese Muskelverkürzung in der Schulter, hat sich der Schleimbeutel auch noch entzündet. Mhm. Und so der Chirurg, bei dem ich jetzt gewesen bin, der sagte, das kann man nur feststellen, indem man die Schulter aufmacht und im Endoskop reinguckt und die Schulter ausschält und alles. Mhm. Ein CT hat man auch gemacht. Alles. Ja, ja, klar, alles. Alles durch. Keiner weiß, was anderes ist. Lass mich nochmal zu diesen Schmerzen fragen. Kann ich mir das so vorstellen, dass das Schmerzen in den Muskeln sind? In den Muskeln, genau. Also überall, wo Muskeln im Körper sind, tut es weh. Genau. Auch in der Hand? Auch in der Hand, gerade die Hände. Meine Finger sind morgens zum Beispiel komplett steif. Mhm. So wie die linke Hand und die rechte Hand. Und die tun dauerhaft weh. Ich kann die kaum bewegen. Ich kann noch nicht mal mehr, wie für meinen Beruf, einen Seitenschneider oder einen Schraubendreher. Ich kann nicht mal meine Schraube aus der Wand drehen. Mhm. Ich habe keine Kraft mehr in den Händen, nichts. Mhm. Und es gibt keinen Arzt im Moment in deinem Umfeld, der eine Idee hat, wo du dich noch untersuchen lassen könntest? Nein. Nein. Denn es muss ja irgendwas sein. Es kann ja nicht. Es muss was sein, ja. Es muss ja was sein. Und es ist nur eine Frage, einen klugen Diagnostiker zu kommen, der der Sache einfach auf die Spur kommt. Richtig. Jetzt hast du viel erzählt von dir, Marcel. Das ist so ein Fall wieder, wo ich sehr gerne mein Publikum frage, vor allen Dingen das Publikum aus dem medizinischen Bereich, ob jemand eine Idee hat, einen Hinweis hat, vielleicht auch eine Idee für eine Klinik, wo man dich weiter untersuchen und behandeln könnte. Insofern ist das ein ganz gute Überlegung gewesen, hier anzurufen. Vielleicht ergibt sich ja hier irgendetwas draus, dass jemand eine Idee hat. Und das werden wir natürlich alles an dich sofort weitergeben und dann musst du gucken, wie du dich weiterverhältst. Ja, das ist sehr nett, weil, wie gesagt, im Moment weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Ist seelisch auch eine große Belastung, ne? Ja, das ist ja, wie gesagt, schon seit über 7 Monaten, ne? Mhm. Job verloren dadurch und halt eingeschränkt im Leben, ne? Ich weiß nicht mehr. Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Nee, ich wohne zu Hause. Wohne zu Hause. Aber also wird sonst auch gar nicht gehen, weil die leichtesten Sachen, die kann ich schon gar nicht mehr machen. Hast du Angst auch um die Beziehung, dass die kaputt gehen könnte? Auf eine Art ja. Weil, wie gesagt, ich bin nur noch, ich kümmere mich nur noch um mich. Ich lasse mich sozusagen gehen. Das ist die einzige Sache, die ich im Moment habe. Ich bin in so einem tiefen Loch. Ja. Und ich sollte auch einen Psychologen bekommen, aber da habe ich dann gewahr bekommen, dass ich dann über anderthalb Jahre warten müsste, bevor ein Platz für mich frei wäre. Was man immer so hört, ja. Genau. Also mir ging es jetzt erstmal in erster Linie darum, dass du so alles erzählt hast, was so deine Krankheit betrifft. Vieles hast du erzählt. Und meine Frage an die Leute draußen, wer eine Idee hat, oder meine Bitte an die Leute, wer eine Idee hat zu Marcells Erkrankung, bitte uns mailen und wir stellen den Kontakt zu Marcel dann her. Das kann ich ja anbieten, Marcel. Mehr kann ich leider nicht machen, aber immerhin. Vielleicht kommt ja was rum. Ja, das ist nett. Dankeschön. Ja. So, und wenn, es wird bestimmt irgendwas kommen, bin ich ganz sicher, es kommen immer gute Hinweise von unseren Zuschauern und Zuhörern. Wir melden uns bei dir. Alles klar. So, und jetzt erstmal Kopf hoch und alles Gute und wir hoffen, dass wir dir weiterhelfen können. Alles klar, Domian. Alles Gute, Marcel. Gerne. Tschüss. Tschüss. Und jetzt habe ich hier die Helga. Und Helga ist 76. Guten Morgen, Helga. Morgen, Domian. Hallo, Helga. Ja. Deswegen rufst du an? Ich bin im Jahr 2009 an Parkinson Plus erkrankt. An Parkinson? Parkinson Plus. Was heißt das genau? Parkinson Plus ist die schwerste Form von Parkinson. Ich kann schlecht gehen, schlecht sprechen und nicht schreiben. Ja. Bist du im Jahr 2009 erkrankt oder hat man es da erst diagnostiziert? Ja, da hat man es wirklich diagnostiziert. Ja. Im Herbst. Im Herbst. Ja. Und da habe ich Medikamente bekommen. Da ging es mir auch verhältnismäßig ganz gut. Da bin ich aber manisch geworden. Also eine Depression gekriegt. Eine Depression, nicht genau das Gegenteil. Das Gegenteil von der Depression, ja. Ja. Ich habe Geht das mit dem Sprechen jetzt nicht gut? Ja. Ich mag schon. Mhm. Du bist ein bisschen aufgeregt und dann kann man nicht so erzählen. Ich habe im Fernsehen damals Rätsel gelöst, ne? Ja. Und da habe ich 80.000 Euro gewonnen. Ja. Und damals vor Weihnachten, da war alles so billig. Und da habe ich sofort eingekauft auf den Gewinn. Da habe ich Fernseher gekauft und Waschmaschinen und sowas. Und wie ich an der Kasse war, da sollte ich anzahlen und da konnte ich nicht. Da habe ich gesagt, ich hätte im Fernsehen gewonnen. Da haben sie auch geglaubt. Und da habe ich noch zwei Einbauküchen gekauft. Und natürlich eben auf den Gewinn. Und der Gewinn ist nicht gekommen. Das war im letzten Jahr? Ja, vor Weihnachten. Ja. Und mein Lebensgefährte, der hat das erfahren und hat es meiner Tochter gesagt, dass ich das gemacht habe. Die wohnt nicht hier in Oberhausen, die wohnt im Sauerland. Und da ist sie natürlich auf Balkan gegangen. Und Nochmal zur Erklärung. Das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten, ne? Dass du die schwere Erkrankung hast und dass du für diesen Gewinn die Einkäufe gemacht hast. Ja, ja. Da gibt es keinen so direkten Zusammenhang. Ja, ich bin manisch geworden. Ich würde mal Folgendes vorschlagen, Herr Gerd. Das geht ein bisschen, ich glaube, das ist dir sehr, sehr anstrengend, ne? Das zu sprechen und zu erklären. Oder machen wir vielleicht noch einen Versuch. Ja. Könntest du vielleicht sagen, weswegen du angerufen hast? Ja. Ja, auf der Rheinheim haben sie mich auf die geschlossene Station getan. Ich habe auch in der Heiligen Nacht habe ich noch Christkindl gespielt, habe vor den Häusern Kerzen und Bonbons hingelegt und dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht. Und auf die geschlossene Station. Wegen dieser Einkäufe? Ja, auch. Und da war ich 14 Tage auf der geschlossenen Station, da haben sie mich auf die offene getan. Und da war ich noch 10 Wochen auf der offenen Station wegen der Manie. Und da hat mein Mann mich auch öfters besucht oder mein Lebensgefährte. Und da habe ich auch dadurch, dass mein Lebensgefährte sehr dominant war und cholerisch, haben wir uns schon mal öfter gestritten. Mhm. So im Krankenhaus auch. Ja. Und am letzten Tag, da hatten wir uns auch gestritten um Kleinigkeiten. Ja. Und da ist er rausgegangen aus dem Zimmer und hat der Schwester gesagt, wir hätten uns gestritten. Ja. Und da bin ich rausgegangen zu der Schwester, weil er gesagt hätte, und da sagt er, ja, wir hätten uns schon mal öfter gestritten, er hätte mir am Kopf umgeklopft und die Klara wollte mir am Kopf umhauen. Ich mache einen Vorschlag, Helga. Ich glaube, wir kommen nicht so ganz richtig zurecht. Du bist sehr, sehr wahrscheinlich sehr, auch sehr angespannt und sehr nervös und das ist sehr schwer, alles so klar zu erzählen. Wir nehmen mal ein bisschen Stress aus der Situation und ich bitte dich mal eben aufzulegen. Und dann rufen wir dich nochmal in Ruhe aus dem Hintergrund an. Ja. Ja, so machen wir das. Ist gut. Wünsche dir alles Gute und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Tschüss. So, und hier ist Ilse. Und Ilse ist 41. Guten Morgen, Ilse. Guten Morgen, Herr Ilse. Keine 41, 54, bitte. Oh, Mann. Wäre ich auch nochmal gerne. War doch ein Kompliment. Ja, prima, prima. Ilse. Ich habe was zum Mittwoch zu sagen, und zwar zu dem Jahr 2010. Und ich hatte ein wunderbares Jahr. Ich habe nämlich vor einem halben Jahr aufgehört zu trinken. Oh, das ja. Heißt, du warst also aktive Alkoholikerin? Ja. Ja, bin ich noch, aber nicht mehr aktiv, ne? Ja, klar. Ja. Wie lange hast du getrunken? Auch hat sich so angeschlichen. Also relativ lange, aber eigentlich immer in Maßen. Bis, würde ich sagen, auf die letzten 10 Jahre, da war es also schon schlimmer. Ja, das ist schon eine harte Zeit, 10 Jahre. Ja. Mhm. Und dann war im Sommer letztes Jahr, wollte ich mal nichts trinken. Ja. Und hab's probiert. Und es geht natürlich nicht beim Alkoholiker. Mhm. Hatte dann einen Krampfanfall. Bin auf die Fliesen gestürzt, habe meinen Kopf angeschlagen. Mhm. Mein Sohn war Gott sei Dank da und hat mich, also Notarzt und so weiter, ins Krankenhaus gebracht. Und dann wusste ich, als ich heimkam, es geht nicht mehr, ich höre auf. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin in Klinik gegangen, in Therapie. Ja. Und es ist wunderbar. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach wunderbar. Das heißt, nach Jahren oder nach Jahrzehnten sogar? Ja. Eine wunderbare Zeit. Bist du jetzt trocken? Ja, ich möchte, wie gesagt, es ist nur nicht lang, es ist erst ein halbes Jahr, aber immerhin. Es ist der Wahnsinn. Ich kann alles machen. Hast du denn diesen Entzug empfunden? Sagen wir mal, die ersten 10 Tage sind etwas schlimm, weil mit dem Distra und halt man fühlt sich eigentlich noch betrunken, weil man diese Distra bekommt. Die was bekommt? Distra, da ist irgendwie so chemischer Alkohol drin. Ja. Und das soll dann praktisch den Alkohol runterfahren. Das dauert so ungefähr 10 Tage. Achso, das ist eine Art Medikament. Genau, ja. Das ist eigentlich bei den Alkoholisten bekannt. Ja. Und das soll runterfahren und es war eine etwas schlimme Zeit, aber die Klinik war, also es war wunderbar für mich. Es klingt komisch. Erfahrung ohne Ende und ich muss sagen, ich bin sowas von... Toll, Gratulation. Und das war der erste Anlauf, den du unternommen hast? Nein, es war der zweite. Ah, der zweite, immerhin. Ja. Aber immerhin, also die meisten schaffen es ja nach dem zweiten. Aber ich kann es nur sagen, es ist wunderbar. Mehr gibt es nicht zu sagen. Könnte mir vorstellen, dass man, wenn man rückblickend so die alkoholisierte Zeit für sich vor Augen führt, dass man sagt, das war alles vertane und verschwendete Zeit. Auf jeden Fall. Und ich hole jetzt, soweit es geht, nicht nachholen, aber ich genieße jetzt die Zeit. Ich bin noch nicht so alt und ich genieße was jeden Tag, der kommt. Das ist sehr gut. Es ist einfach wunderbar. Das freut mich. Man muss mal loswerden. Das wäre am Mittwoch wäre es passend gewesen, da war ein halbes Jahr rum, aber ist auch jetzt passend. Hat jetzt genau gepasst, ja. Große Gratulation und genieße dein neues Leben von Herzen mit dir. Alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch, gell? Tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Mord in der Familie. Ich möchte gerne mit Leuten reden, bei denen es in der Familie einen Mord oder eine gewaltsame Tötung gegeben hat. Und ich möchte gerne mit Tätern reden. So, in der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich auf Montag. Montag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.